Das Wienerische wie das Münchnerische, beide besonders stark den Einflüssen der Schriftsprache ausgesetzt, haben schon immer stark auf das Land eingewirkt, umgekehrt aber auch von ländlichen Mundarten empfangen. Wichtigstes Kennzeichen des Mittelbayerischen ist, dass ein L oft zum Vokal I aufgeweicht wird. Das Salz heißt Salz, der Wald ist Wald und statt viel sagt man Pfui. Die Endsilbe N, EN, wird nach bestimmten Mitlauten zu A, wie in Hupfer, Ofer, Brenner,